Hallo, nochmal. Hallo. Da sind wir wieder. Ja. Wir haben Listen hier. Mhm, ja. Und zwar nehmen wir das Kinojahr 2023 genau unterdrücken. Tops und Tops. Jetzt viele sagen ja, es ist nicht so ein tolles Jahr gewesen. Ja, gehört mir vielen, ja. Aber welches Jahr war zum Beispiel super gut gewesen? Welches magst du dich jetzt erinnern? Hat ein paar super Filme gegeben, hat ein paar Filme gegeben. Nein, ich glaube mehr, weil einfach mehr... Das, was man gemeint hat, wird toll, ist nicht so toll geworden. Mhm. Ja. Jetzt, ich habe eine Top 20. Mhm. Wir sind zum 10 gelangen. Ja. Nein, wir nicht. Also, okay, gut. Darum labere ich jetzt einfach mal Platz 20 bis 11 ab. Und ja, mit kleinen Kommentaren. Platz 20 haben wir die Expendables. Das war einfach lustig. Oder? Hast du noch mal die jungen Jahre gefühlt? Ja, doch. Auf 19 haben wir Scott Pilgrim versus the World. Können wir nachher noch. Hast du den weiter? Auf 18 Unstoppable. Cooler, spannender Film. Ja. Weißt du, jetzt sei nicht du? In der Top 20. Nein, der gebe ich mir erst noch nicht raus. Auf 17 auch noch einen, den wir noch nicht. Vielleicht Bad Lieutenant, Port of Call New Orleans. Ja, schräg. Schräg, oder? Auf dem 16. Kick-Ass. Cool. Auf dem 15. The American. Auf dem 13. How to Train Your Dragon. Wusch. Auf dem, was habe ich jetzt gesagt? Auf dem 14. ist How to Train Your Dragon gesehen. Auf dem 13. ist The Town. Richtig. Zeigst du nicht dazu? Das war gut, ja. Auf dem 12. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Ja, haben wir vorher drüber. Ist noch weit vorne, he? Ja, krass. Auf Melfi haben wir Inception. Oh. Gerade knapp an den Top 10 vorbei. Nein, bei mir steht deutlich weiter vorne. Ja. Jetzt hat natürlich nicht nur fröhliche Sachen gegeben im Jahr, sondern auch viele leidige Sachen. Jo, fangen wir doch mit den leidigen Sachen an. Die Flops. Flop 10. Mhm. Wer will davon? Mit dem 10. Ja, du darfst gerne anfangen. Also mit 10 habe ich Despicable Me, also das heisst, 10 ist das 10 schlechteste und der erste Platz ist der schlechteste. Habe ich Despicable Me? Da kann man sicher darüber streiten. Ja, machen wir das. Können wir, ja. Ja. Nein, also der Film, der ist einfach best. Ja. Ich habe den lustig gefunden. Ein typisches Beispiel, von wie jetzt alles Massenware-Animation produziert wird. Aber einfach nicht lustig ist und... Ich habe aber genau gefunden, den habe ich nicht lustig gefunden. Ich habe nicht lustig gefunden, das How to Train Your Dragon. Weil How to Train Your Dragon war wirklich der klassische Disney-Stoff. So ein bisschen das Märchen und so. Das war viel schöner gewesen. Schöner, ja. Aber bedingt lustig. Also, es geht ja nicht um lustig. Muss ein Trickfilm immer nur lustig sein? Ich sage ja. Mit Akira? Akira ist etwas komplett anderes. Ja. Aber How to Train Your Dragon ist also jetzt Welten besser als das Big Bang. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Sie haben beide unterschiedliche Ansätze. Und, ja, und der eine ist gut. Er erfüllt die Ansätze und der andere nicht. Das Big Bang Me hat meine Erwartungen erfüllt. Minions sind der Hammer, deine Ohrstöpsel. Ja. Mit den Schweißerbrüllen. Nein. Was hast du als 10 schlechtesten Film im Jahr? Als 10 schlechtesten Film? I'm weirdly on tonight. Shall we order? Maybe I should have invited Florence. Or I should have had a party. Birthdays are hard, man. It's a weird aging, right? It's like, what the fuck is going on? I don't know. Youth is wasted on the young. I'd go further. I'd go, life is wasted on people. The Greenberg. Da wird's jetzt auch einiges Diskussionen haben. The Greenberg, ja. Wieso denn das? Weil ich einfach immer noch meine, dass der Baumbach wirklich nur fürs Dramatische das Gefühl hat, während der Wes Anderson etwas Lustiges eher ein bisschen das Gespür hat. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, ist super. Aber allein irgendwie bringt der Baumbach nicht so an und schlägt dann mit seinem Greenberg einfach so auf dem Zuschauer rum mit seiner Figur. Nein, also mir hat er sehr gefallen. Also der kommt nachher in meiner Liste. Ja. Nein, mir hat er überhaupt nicht gefallen. Das ist mir zwischendurch zu arsch. Aber es ist jetzt wirklich so schlecht, dass der gerade auf die Liste kommt. Er kommt ja am Ende von dieser Liste, oder? Es hat ja Haufen andere schlechte gegeben. Ja. Aber der kommt auf die Liste. Ich bin jetzt fast ein bisschen überrascht. Der kommt auf die Liste, weil. Nein, das ist mir jetzt einfach zu. Nein, das ist zu deprimierend. Nein, das ist super Film. Als du. Nein. Platz 9, Skyline bei mir. Science Fiction Blödsinn. Muss man eigentlich nichts sagen. Es sind einfach so schlechte Schauspieler. So ein schlechtes Skript. Und ein paar nette Effekte. Aber einfach noch schlecht. Ja. Platz 9 hat es bei mir den Wolfman geschafft. Am Anfang des Jahres gekommen. Mit dem Benicio del Toro. Jetzt, der hat es bei mir jetzt nicht. Nein. Nicht geschafft. Da finde ich jetzt auch wieder. Bin ich auch nicht einverstanden. Nicht. Nein. Hast du bei der Ausstattung her bist genau. Du noch zufrieden können stellen. Ja, Ausstattung, ja. Musik, Effekt, das ist ein 3-Sterner. Und 3-Sterner kommen ja nicht in die Flops, weil dort sind ja eigentlich nur 2er, 1er und 0er. Ja. Nein, bei mir hat es geschafft. Bei dir ist das ein 2-Sterner gesehen. Genau, aber die Ausstattung ist schön und so, aber wirklich unheimlich und sowieso. Ja, und der Schluss, also mit den 2 CGI-Bällen aufeinander. Nein. Bell. Nein. Auf dem 8. habe ich The Last Exorcism. Das war jetzt mehr so eine Erwartungsfrage, weil der ist noch gut angekommen. Und ich habe ihn nicht gut gefunden. Platz 8 bei mir, Resident Evil Teil 4. Da kann ich nicht mitreden. Ja. Den habe ich nicht gesehen, weil... Der schlechteste von allen. Schauspiel ist eine Katastrophe. Schlechter als 2? Ja, also 2 mag ich eigentlich. Hat es Dauer-Action, da hat es immer so ein bisschen Pausen und Action und wird dann einfach ja, mit Blabla aufgefüllt und es ist langweilig. Und das 3D hat das nicht in neue Sphären? Das 3D ist vielleicht einmal in 5 Szenen oder so ist das zu Geld gekommen. Mehr nicht. Platz 7, Iron Man 2. Das war eine der grossen Enttäuschungen von diesem Jahr. Iron Man 1 war wirklich lustig. Und spassig und coole Action. Und jetzt in dem Teil 2 einfach Langeweile pur. Und die Action-Sequenzen sind ein paar 2-minütige Szenen. Und nein. Dann bist du ein 3-Sterne, darum geht ja nicht da rein. Ich wieder zurück zu den 2 Sternen. Platz 7 bei mir, Charlie St. Cloud, ein Zac Efron-Vehikel auf Sixth Sense gemacht für Leute, die nicht Sixth Sense schauen dürfen. Langweilig. Das klingt jetzt aber noch spannend, wenn du das so beschreibst. Oder? Dann würde ich das mal gerne schauen. Du darfst das sehr gerne schauen, aber nicht erwarten, wenn er aus dem 10 ausgeht. Auch ein schöner junger Mann ist auf Platz 6, der Jake Gyllenhaal. Als Prince of Persia. Nein. Das war einfach zäh und nein. Einfach nicht sagen. I promised my brother I'd kill you if he couldn't help you. Well, the solution would be to kiss me and then kill me. But I have a better solution. You. Platz 6 bei mir, auch uns eigentlich war Home for Christmas, ein norwegisches Weihnachtsdrama. Episodenhaft erzählt, 10 verschiedene Storys, nicht gross zusammenhängend, jede ist depressiver als die andere. Mühsam und trotz Länge von 80 Minuten kommt es einem vor wie 2 Stunden. Auf Platz 5 bei mir, A Single Man. Das ist der Colin Firth. Genau, der spielt zwar super, aber nein, das habe ich recht langweilig gefunden und recht wenig passiert. Und aber da könntest du so, wieder ausstatten, die könntest du schon wieder 3 geben, oder? Nein. Das war mir zu künstlerisch gewesen. Platz 5, The Tourist. Auch ein aktueller, die. Ein aktueller, ja. Ja, nicht viel mehr zu nehmen. Nein. Platz 4, Piranha 3D. Das war eine Spur zu blöd. Das war recht viel zu blöd. ebenfalls sehr blöd ist, Vampire Suck. Ja, das ist wo? Auf welchem Platz? Platz 4. Das ist aber weit hin, das ist so gut gewesen. Ich musste lachen einmal. Ja? Ja. Doch, cool. Platz 3 ist auch wieder, das ist schon ein bisschen länger her, aber ist, man muss vielleicht noch sagen, das sind Filme, die dieses Jahr in der Schweiz angelaufen sind. Ist «The Lovely Bones» gesehen von Peter Jackson. Mhm. Ja, du hast schöne Bilder. Ist schwach. Ja. Hätte man mehr können warten, definitiv. Ja. Platz 3, «Oktober». Das klingt ja schon so. Ein Gun-Gewinner von irgendeinem Preis dort unten, um einen Kautionsheini, der plötzlich ein Kind bei sich vor der Tür hat, muss sich um das kümmern. Du hast aber gesagt, das ist etwas für mich. Ja, könnte für dich sein, ja. Kühlschrank-Atmosphäre und... Nein. Habe ich gerne Kühlschrank. Ja, schauen. Platz 2 bei mir ist Clash of the Titans. ich habe ihn nochmal geschaut nach dem Kino, weil ich dachte, hoffentlich ist es nur wegen dem schlechten 3D. Aber es ist also wirklich einfach wirklich einer der schlechtesten Filme. Der Ralph Fiennes spielt furchtbar und der Liam Neeson vergütet als irgendwie schwul leuchtende Twilight Zeus und nein. Ja, gerade nicht. My name is Io Perseus. I've watched you all your life. I guided you to your family. Are you a god? There are gods and there are men. And there are those of us who are in between. Auch nicht gerade tut A Useful Life. Der ist am Zürich Filmfestival gelaufen. Ein uruguayischer Schwarz-Weiß-Film, wo einfach sich ein Kinofan sich muss neu orientieren und das ist so langweilig vorgetragen. Es gibt im ganzen Film einen einzigen Kameraschwenk und sonst wird einfach mal die Kamera angestellt und dann wird einfach mal ins Leere gefilmt. Das tönt aber jetzt auch wieder interessant. Es tönt interessant, rein vom Cineastischen her, aber weil er ein Cineast ist, aber so, nein, das war langweilig. Die Journalisten, wo ich bin, es sind nachher am Schluss noch 5 reingeguckt, vom Anfang 20. Und Preis, tada, zum schlechtesten Film vom Jahr geht an Sex and the City 2. Her best gay friend is marrying my best gay friend. That's wonderful. I know. Let me get the registry. Thanks. How did this even happen? I thought they hated each other. It's like musical chairs. The music stopped and they were the last two left standing. Just when you thought everyone you knew was too old to get married, here come the gays. Das habe ich nicht gesehen. Das hast du nicht gesehen. Und das, obwohl man der erste Dreisterner war. Ist das jetzt einfach, wie sie da auf Dubai gehen und das so mit Politik und einfach so, nein. Platz 1 hat es bei mir Skyline geschafft, das war ein Ärgernis gewesen. Ich habe mich noch gefreut, ich habe mich wirklich gefreut auf den Film. Was schlussendlich dann rausgekommen ist, ist eine der grössten Katastrophen, die ich hier gesehen habe. Von der Katastrophe zu der Katar-Refrains. Wir kommen zu den Top 10 2010. Ja. Auf dem Platz 10 habe ich den Greenberg. Wahrscheinlich. Genau umgekehrt. Ja. Ich habe den super gefunden, super gespielt und Ben Stiller mal nicht nervig, sondern gut. Und tolle Dialoge. Und einfach aus dem Leben, gell? Ja. Trauriges Leben. What desserts do you have? Mango ice cream with nuts and raisins. Great. I'll have that and a glass of skim milk. And then the lamb vindaloo. Thanks. Oh, can I have a chicken tikka masala and a kingfisher, please? I have my dessert first. Oh. Is that a political statement or a medical condition, perhaps? I just don't see the point in waiting. Auch ein trauriges Leben hat Robert Pattinson gehabt. Nicht in Twilight, sondern in Remember Me. Das ist mein Platz 10. Super. Hat mir sehr gut gefallen. From the Pattinson. Nicht gedacht, dass der Schauspieler und eben das Ende ist viel diskutiert worden. Ja, nein, das ist auch ein toller Film. Der wäre bei mir auch in der Top 30 wahrscheinlich. Mhm. Es war gar nicht so ein schlechtes Jahr gewesen. Ich meine, ja. Auf dem Platz 9 habe ich Etienne. Der Etienne. Der Hamster, hä? Der Hamster, genau. Ein Film, den nur du gesehen hast. Ein Film, den nur ich gesehen habe und ein paar Leute ab 16 irgendwann haben dürfen in einer Matinee schauen, obwohl es irgendwie ein völlig harmloser Film ist. Und zwar geht es hier um einen Studenten, der einen Zwerghamster hat als Haustier und der hat Krebs. Und das ist natürlich ganz traurig und schlimm. Und darum nimmt er den Hamster noch auf eine Tour mit dem Velo. In der Natur. So schön. Ja. Mhm. Und das ist ganz ein kleiner Film, ist von einem Basel produziert. Gell? Es gibt natürlich bloß Punkte. Aha. Ist aber eben ein kleines Indie-Kino. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das dir gefällt. Mhm. Ja, finden wir es so. Platz 9 bei mir, Buried. Ryan Reynolds wird im Sarg vergraben. Spannend. Von A bis Z, wenn man sich darauf einlacht. 911. Buried in a coffin in the ground. You have to help me, you have to help me, I can't breathe. Nein, wir haben das geschafft. Mal. Nein. Bei mir auf dem. Was immer? 8. 8, ja. Ist El Secreto de sus Ojos. Der argentinische Oscar-Gewinner. Genau, ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf. No. Platz 8 bei mir, der Scott Pilgrim. Ja, der ist weit vorne. Ja. Der hat mir sehr gut gefallen. Kann ich hatte ein Problem mit der weiblichen. Der Ramona Flowers. Genau. Ja. Irgendwie ist die Liebesgeschichte nicht so. Also wieso, dass er für sie das alles macht, ist nicht so. Aber in dem Film einfach, was mich begeistert, sind einfach die Details und die Szenenübergänge. Ja. Das sind echt Schwärme, aber eben, es gibt halt ein bisschen Abzug. Mhm. Platz 7 ist The Social Network. Mhm. Facebook-Film. Auf vielen Favoritenlisten. Bei mir auch ein bisschen weit hinten. Eigentlich verhältnismäßig. Ja. Super gespielt, super geschrieben. Und David Fincher und ja. People want to go on the internet and check out their friends. That's what the Facebook is going to be about. I can't feel my legs. I know. Einer von den 7 besten Filmen von diesem Jahr, würde ich sagen. Platz 7 bei mir, Kick-Ass. Hit-Girl. Super gewesen. Das hat es bei mir nicht in Top 20. Ah doch. Doch. Auf dem 16. Genau. Mhm. Ja. Nicolas Cage ist super. Das ist das Beste. Wieder einmal. Mhm. Ich bin Fan. Platz 6 ist wieder ein Film, der eigentlich letztes Jahr produziert worden ist, aber langen Weg zu uns gehabt. Und das ist Crazy Heart mit Jeff Bridges. Seine Oscar-Rolle, ja. Als verdient. Lokalisierter Country-Sänger. Jetzt bei mir ist schnell in die Top 20 geschafft. In Top 20? Ja. Mhm. Yeah. Nein, das ist schön. Top 15. Genau. Platz 6 sind wir, ne? Ja. Dort ist bei mir der Argentinier, El Secreto de sus Ojos. Ja. Super, eigentlich ein Film noir eigentlich. Mhm. Ein bisschen. Ja. Also es ist eine schöne Mischung zwischen Krimi und Drama. Und das Einzige ist... Die Liebesgeschichte habe ich nicht so schön aufgelöst gefunden mit der... Ja, seiner Chefin. Genau. Ja. Ja, bei mir war das Problem, dass du eigentlich die Zukunft schon gekannt hast und dann immer gewusst hast, okay, der überlebt und der nicht. Und, ja. Ja gut, aber wunderschön gemacht. Die eine Einstellung vom Himmel, vom Stadion bis in Katakomben runter. Ja, und aufs Feld. Das ist unglaublich. Super. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Platz 5, kommen wir in Top 5? Ja. Ist der Illusioniste, der Trickfilm von Sylvain Chomet. Du musst kein Wort mehr darüber verlieren. Nein, ich wollte wissen, wieso du, wo der bei dir ist. Mir fehlt einfach ein bisschen das Vorwissen, Jacques Tati, auch die Filme, die kenne ich eben nicht. Und darum ist die Sache nicht wirklich näher gegangen bei mir. Das war wunderschön gesehen, aber. Hä? Ja, er hat schon seine Momente gehabt. Der Lappen? Aber ich hatte irgendwie Mühe mit diesen besoffen rumlaufenden Figuren. Ich bin auch kein Belleville-Fan, also von dem her verständlich, dass ich den nicht so toll gefunden habe. Platz Nummer 5, The Ghost Rider von Roman Polanski. Den habe ich jetzt halt nicht gesehen. Der ist wieder mal gut. Super. Pierce Brosnan, Ewan McGregor, Kim Cattrall und Tom Wilkinson. Das ist ein super Film. gutes altmodischen, einen guten altmodischen Thriller. Könnte gefallen. Ich glaube es sogar. Mhm. Aber eben den haben wir immer rausgeschoben und schlussendlich. Ja. Ja, hocken wir da und machen eine Liste. Wir haben jetzt Top 4. An Education. Der fehlt mir. Von der Lone Schäfrig. Eine dänische Regisseurin, die hier das Drehbuch von Nick Hornby verfilmt hat. Ja. Carey Mulligan, ja. Genau, ist dort eigentlich seit der Stern aufgegangen. Ja. Und auch sonst ein toller Film. Also, der fehlt dir noch. Der fehlt mir noch, ja. Dann wissen wir ja, was wir nachher machen. Platz 4 mir Shutter Island. Martin Scorsese, ich komme später noch darauf zurück. Platz 3, Top 3 auf dem 3 ist auch ein 3, ein Threequel, und zwar Toy Story 3. Mr. Lotso, do toys here get played with every day? All day long, 5 days a week. But what happens when the kids grow up? Well, now I'll tell you. When the kids get old, new ones come in. When they get old, new ones replace them. You'll never be outgrown or neglected, never abandoned or forgotten. No owners means no heartbreak. Yeehaw! It's a miracle! And you wanted us to stay at Andy's. Because we're Andy's toys! Super schön, super dramatisch. Ja, traurig und schön und... So müssen die Rückchen sein. Ja, genau, nicht wie Despicable Me. Dann Platz 3 bei mir ist Social Network. Ja. Yeah. Das ist bei mir Top 3 geschafft noch. Platz 2 ist bei mir A Serious Man. Ja, da haben wir schöne Diskussionen geführt am Anfang vom Jahr. Der Coen Brothers Film, der mit einfach witzigen Dialogen brilliert. Und nein, also das ist, glaube ich, für mich, wir haben es von Komödie gehabt, ist für mich wahrscheinlich der lustigste Film vom Jahr. Okay. Nein, ich kann irgendwie nicht Filme können anfangen. Ich glaube, das war echt der persönlichste Coen und die wenigste Masse Coen. Und du gehörst zur Masse. Dann gehöre ich wohl zur Masse. Nein, aber der Masse Coen ist ja schlecht. Das ist ja Intolerable Cruelty, ist Masse Coen. Gut, dann bin ich so dazwischen. Ja, nein, also super. Und ich kann True Grit kaum erwarten. Platz 2, Toy Story 3 bei mir. Ja. Da sind am Schluss die Händchen purzeln. Platz 1. Shutter Island. Martin hat es bei dir gemacht. Ja. Ja. Das war doch einfach super gewesen. Schön altmodisch, ja. Ja, und eben so ein bisschen palpig und der Soundtrack toll mit so modernen Stücken. Und der DiCaprio besser als in Inception. Bei Shutter Island muss ich sagen, ist der atmosphärischste Film vom letzten Jahr gewesen. Darum hat es bei mir auch auf der Platz 4 geschafft. Wirklich von Anfang an, wo die Insel gekommen ist und dann der Soundtrack. Nee. Dann. Zu dem kommen wir jetzt. Nein, es war super gewesen. Ja, aber gegen die anderen drei auf meiner Liste verliert er. Ja. Ja. Und was ist bei dir? Platz 1, Inception. What are you doing here, Tom? I think I found a way home. It's a job for some very, very powerful people. People who I believe can fix my charges permanently. But I need your help. You're here to corrupt one of my brightest and best. You know what I'm offering? You have to let them decide for themselves. Money. Not just money. You remember. It's the chance to build cathedrals, entire cities, things that never existed, things that couldn't exist in the real world. I need an architect who's as good as I was. I've got somebody better. 8-mal im Kino gesehen. Sensationell. Eigentlich eine ähnliche Thematik wie Shutter Island zum Teil. Mm, ja. Einfach schlechter umgesetzt. Einfach super umgesetzt. Nein, er ist ein 5-Sterner und ist bei mir darum auf Platz 11. Für mich ganz klar ein 6-Plus-Sterner. Also der Film hat jetzt einfach alles gehabt. Action, Spannung, super Schauspieler. Der Nolan kann keine Action inszenieren. Doch kann er. Und ja, die Story ist durchdacht, von A bis Z. Es ist der Film, wo man die meisten darüber geredet hat. Vor allem über Schlussszenen. Gibt es nicht mehr viel zu sagen, also super.